Also eine völlige Übereinstimmung deutscher Brüder mit den französischen. Sie sind zusammen bereit, Elsass-Lothringen für Frankreich zu erstreiten, die Revolution in dem monarchischen Deutschland anzuzetteln, um das höchste Ziel der Menschheit, die jüdische Weltrepublik, zu erreichen, in der dem wehrlosen Deutschen ein Nationalkolorit, dem waffenlosen Deutschland Autonomie belassen wird. Es naht der Weltkrieg. Im Jahre 1913 sind die feindlichen Rüstungen, die Deutschland zertrümmern sollten, beendet. Da versammelten sich die Brüder zur Einweihung des Friedenspalastes im Haag. Der belgische Senator und Sozialdemokrat Bruder Lafontaine als Präsident des 20. Pazifistischen Weltkongresses hält die Begrüßungsansprache. Wieder wusste der Redner, was er taktvoll den deutschen Brüdern, die wieder zur Stelle waren, zumuten durfte. Wieder ist nicht das Frankreich der Revolution, das tatsächlich seit 40 Jahren bis in die Schulen zur Revanche hetzte, übermäßig gerüstet war und vom kriegshetzerischen Großorient geleitet wurde, sondern das militaristische, von Waffen starrende Deutschland Bismarcks, das dem Frieden diente und zufolge der Machenschaften der Brüder leider nicht in Waffen starrte. Haupthindernis für den Weltfrieden. Bruder Lafontaine aus Belgien wandte sich nach solchen taktvollen Ergüssen noch besonders an die Brüder aus Deutschland. Zitat: Ihre Aufgabe, deutsche Maurer, ist es, Deutschland wieder zu seinem alten Ideal, ein Volk der Denker, Dichter und Künstler zu sein, zurückzuführen. Anfänge zu einem Wirken für die Friedensideen sind besonders von Heidelberger Intellektuellen gemacht. Der Deutsche pflegt bei allem, was er in Angriff nimmt, auf den Grund zu gehen, selbst wenn er dabei schließlich bei der Revolution ankommen sollte. Das ist eine große Kraft, eine große Hoffnung. Zitat Ende. Ein Jahr vor dem Weltkriege wagte ein belgischer Hochgradbruder aus der Arbeiterinternationale vor Brüdern aller Länder, die Brüder aus Deutschland zum Hoch- und Landesverrat anzufeuern und ihnen ihre Aufgaben für den kommenden Weltkrieg zu geben, und die Brüder aus Deutschland nahmen das alles an und wagten es noch, sich in unserem Lande breit zu machen. Hamburg, Luxemburg, Paris und Haag heißen die Orte der Schande für die Brüder der im Großlogenbund vereinigten Großlogen in Deutschland, die heute von alledem nichts gern hören, sondern echt freimaurerisch meinen, die Teilnahme von Brüdern aus Deutschland an den Zusammenkünften in Luxemburg, Paris und dem Haag wären nur eine reine Privatangelegenheit der betreffenden Brüder. Auf andere Zusammenkünfte kann nicht eingegangen werden. Für August 1914 war ein neuer Freimaurerkongress zur Vertarnung der freimaurerischen Weltkriegsverschwörung angesetzt, und zwar in Frankfurt am Main, dem Sitz der Großloge Deutschlands, deren Beziehungen zu dem Großorient in Frankreich ja immer besonders innig war und deren Großmeister, wie sich das gehört, ein Jude war. Der Verkehr mit den Brüdern der englischen Großlogen, die Organe der Juden- und Freimaurerregierung Englands waren, war entsprechend gestaltet. Auf den Unterschied rein äußerlicher Art der Betätigung der englischen und der romanischen Freimaurerei ist schon hingewiesen worden. Während die Brüder in Frankreich und Italien die Freimaurerei scharf in den Vordergrund stellen, lassen die Brüder in England den Orden an sich mehr im Hintergrund. So sagte in jenem Jahre der Pro-Großmeister der Großloge in England, Bruder Lord Amfthill, in einer feierlichen Sitzung des Internationalen Freimaurerclubs in London, um den machtpolitischen Einfluss der Freimaurerei zu kennzeichnen, Zitat: Der Freimaurerei gehören zahlreiche Journalisten an, deren Macht praktisch unbegrenzt ist. Zitat Ende. Bruder Lord Amfthill lässt den Journalisten den Ruhm der politischen Allmacht und verzichtet, ihn der Freimaurerei zuzusprechen, obschon die Journalisten bewährte Hochgrad-Freimaurer und als solche freimaurerische Werkzeuge sind, während Bruder Boley die historische Macht der Freimaurer betont und die Handlanger zurücktreten lässt. Dieser Unterschied ist ein rein äußerlicher. Er bildet das bekannte Nationalkolorit, das der Jude in der Freimaurerei den Goyim gnädig als Spielzeug belässt. Es ändert aber nichts an der allein wichtigen Tatsache, es gibt nur eine Freimaurerei, nur ein Freimaurerziel, ganz gleich ob, wie zur Zeit in England die Freimaurerei mehr Organ einer freimaurerischen Regierung oder wie zum Beispiel in Frankreich, Italien und heute auch in Deutschland die freimaurerische Regierung mehr Organ der Freimaurerei ist. Lord Amstel wusste, wie der Großorient in Frankreich in der deutschen Freimaurerei wirkte und wie eindringlich den deutschen Brüdern über die Ziele der Freimaurerei gesprochen wurde. Er brauchte bei einem Besuch vor Brüdern aus Deutschland im Jahre 1912 seine Zurückhaltung nicht aufzugeben und konnte sich deshalb damit begnügen, auszuführen, Zitat, »Diese Hoffnung ist, dass in Zukunft die mächtige Brüderschaft in Deutschland«, auch er spricht freimaurerisch sehr korrekt, nicht etwa von deutscher Brüderschaft und nennt sie sehr richtig mächtig, das heißt politisch mächtig. Unserem Bestreben um das wahre und höchste Ziel der Freimaurerei bestehen wird. Was ist dieses Ziel? Es kann in einem einzigen Wort Humanität zusammengefasst werden. Zitat Ende. Auch hier hat Lord Amstel recht. Das Wort Humanität als höchstes Ziel der Freimaurerei heißt eben in der gesamten Freimaurerei jüdische Weltherrschaft und Völkerknechtung. Genau wie die Brüder in Frankreich und Belgien nennt er die Deutschen das Volk der Dichter und Denker, selbstverständlich mit den gleichen freundlichen Hintergedanken an politische Schwäche. Er spricht von dem Weltbürgertum der Freimaurerei. Als Grund für die Zusammenarbeit der Brüder Englands und Deutschlands gibt er an, Zitat, weil wir gemeinschaftlich von Feinden bedroht werden. Zitat Ende. Welche Feinde das sind, verschweigt Bruder Lord Amstel. Gemeint ist vornehmlich der Lebenswille der Deutschen, der den ganzen Freimaurer- und Judenspuk mit einem Schlage ein Ende machen kann. Zitat, von Feinden, die die ungeheure potenzielle Macht der Freimaurerei begehren. Zitat Ende. Ja, um freimaurerische Humanität zu üben, ist eine ungeheure potenzielle Macht allerdings sehr nötig. Zitat, auf unserer Seite haben wir die Praxis, die sich weiter über die ganze Erde ausgedehnt hat und die andere Rassen und andere Religionen, ein sehr wichtiger Punkt, umfasst. Zitat Ende. Ja, die Freimaurerei im Sinne Englands umspannt die Erde. Darum glaubten auch unsere Brüder Freimaurerdiplomaten, dass die freimaurerische Praxis England unüberwindlich macht und sahen in der Vorkriegszeit einen Kampf des profanen Deutschlands gegen die Freimaurer-Weltmacht als einen Wahnwitz an.